Kai aus der Kiste von Karin Lorenz, nach dem Buch von Wolf Durian. Mr. Allen, hier ist eine große Kiste für Sie abgegeben worden. Also für mich? Ja, Mr. Allen. Hotel Imperator, Zimmer 12. Vier Jungs haben Sie auf einem Rollwagen gebracht. Stellen Sie sie irgendwo hin. Ja. Sehr geehrter Herr, ich bitte Sie, sich morgen Vormittag 10 Uhr bei mir einzufinden. Hochachtungsvoll, Joe Allen von Brahms. So, Herrn Alexander Kubalski, Reklameagent. Herein! Herein! Ich kann ja nicht herein. Wer ist da? Ich. Wo? In der Kiste. Dann kommen Sie sofort heraus. Ich kann nicht. Ja, warum nicht? Man hat mich auf den Kopf gestellt. Umdrehen. Wie denn? Moment. So. Oh, danke. Zuerst erschien eine kleine Hand und klappte von innen den Deckel der Kiste auf. Und dann erschien eine Schildmütze, die früher vermutlich grün gewesen war. Und darunter eine kleine, freche Stupsnase. Und dann tauchte nur noch eine Hose auf, die begann dicht unter den Armen, und es war nicht abzusehen, wo sie aufhörte. Als alles beisammen war, ergab es einen Jungen von 12 oder 13 Jahren, einen gewöhnlichen, ziemlich dreckigen Straßenjungen. Schönen Tag, sind Sie der Schrullanenkönig? Jawohl, und wer bist du? Ich bin die große Klapperschlange. Ach so, so. Und warum hast du dich in die Kiste gesetzt? Weil mich der Portier sonst rausgeschmissen hätte. Was willst du von mir? Augenblick. Hier, Ihre Anzeige in der Zeitung. Der Schokoladenkönig sucht einen Reklamekönig. Hotel Imperator, Zimmer 12. Ja, und? Nämlich, ich will der Reklamekönig werden. Ach, weiter nichts? Nö, weiter nichts. Du bist gut. Sag mal, wie heißt du denn richtig? Kai. Also, Kai, du weißt natürlich nicht, was ein Reklamekönig ist. Pass auf, ein Reklamekönig, das ist wie ein Feldherr. Du musst eine Reklamekampagne für Augen, Ohren, für alle Sinne und die Gedanken der Menschen führen. Du musst jeden Tag neu den haben, damit die Reklame gesehen wird und möglichst viele davon reden. Das dauert Monate und kostet einen Haufen Geld. Wenn ich jetzt will, redet morgen die ganze Stadt von mir. Und das kostet mich keinen Pfennig. Ja, nicht mal eine Katze redet von dir. Wetten? Mit Vergnügen. Hast du denn was zum Wetten? Meine Gabelschleuder. Hier, ist ein prima Gummi dran. Können Sie schleudern? Nein. Aber ich werde es lernen müssen, denn du wirst die Wette verlieren. Ich setze $1,000... gegen deine Schleuder, wenn ich morgen Vormittag 5 Menschen begegne, die von dir reden. Hab gemacht. Alright. Zeig mal, warum hast du dir denn die Hand schwarz angemalt? Tja, das ist unser Zeichen. Die schwarze Hand. Als Kai aus dem Hotel Imperator kam, fuhr gerade ein dunkelblaues Auto vorbei. Und er sprang hinten auf und raste mit. Von da sprang er auf eine Straßenbahn über, und zwar auf die vordere Plattform. Fuhr 7 Haltestellen mit bis zum Untergrundbahnhof Maximiliansplatz. Eine Heerschlange von Menschen strömt in die feuchtwarme Hölle der Untergrundbahn hinab, in der elektrische Lampen glühten und die Züge donnerten und brausten. Im Gedränge war es leicht, ohne Fahrkarte durch die Sperre zu kommen. Darin hatte Kai Übung. Er fuhr immer und überall und grundsätzlich umsonst. Er fuhr in der 2. Klasse, weil es in der 3. überfüllt war, setzte sich auf den Feuerspritzkasten im Wagen und ließ die Beine runterbaumeln. Kurz nach 7 Uhr abends tauchte er in einer nördlichen Vorstadt auf. Die Fabriken hatten Schichtwechsel. Wie eine Ratte schlängelte sich Kai durch die Menschenmassen hindurch. Auf einmal war er nicht mehr zu sehen. Ein Tor, das zwischen 2 Mietskasernen gähnte, hatte ihn verschluckt. Bald kamen sie aus den Kellerwohnungen heraufgekrochen oder rutschten auf Treppengeländer runter. Jungen, große und kleine, Fabrikjungen, Zeitungsjungen, Laufjungen, Schuljungen, Bäckerjungen. Die Schwarze Hand versammelt sich um 10 am bekannten Ort. Die Schwarze Hand versammelt sich um 10. Die Schwarze Hand versammelt sich um 10. Was ist los hier, verfluchte Mädels? Aus 20 Jungen wurden 50, 100. In allen Straßen rannten sie, Roller ratteten über das Pflaster. Am U-Bahnhof Alexanderplatz stürmte eine ganze Bande durch die Sperre. Andere fuhren mit dem Omnibus, legten sich oben auf dem Verdeck unter die Bänke. Manche ließen sich sogar auf Rollschuhen von Lastautos ziehen. Alle zu dem einen Ziel, dem bekannten Ort. Das war der alte Bahnhof des Nordens. Seit dem Bau des neuen Bahnhofs stand der alte Bahnhof finster und verlassen da. Die Eisengitter waren verschlossen, Tauben nisteten in den Fahrkartenschaltern und in den Wartesälen hausten Ratten. Hier versammelte sich jetzt der Geheimbund der Straßenjungen, die Schwarze Hand. Man wartete. Draußen war der ganze Bahnhof von Posten umstellt. Kein Fremder konnte unbemerkt herein. Außer der großen Klapperschlange wussten nur schleichender Plattfuß, Herkules und ein paar andere Anführer, worum es ging. Mit diesen flüsterte die große Klapperschlange jetzt. Aber alle wollten von den Geheimnissen der Eingeweihten was aufschnappen. Der Schokoladenkönig aus Amerika ist in Berlin. Er sucht einen Reklamekönig. Das werden wir. Überall. An jedes Haus, an jede Wand. Heute Nacht schwarze Hände. Verstanden? Wird gemacht. $1,000. Heute Nacht kann jeder $1 verdienen. Wollt ihr? Ja! Los, weg hier, Polizei! Hier in dem alten Bahnhof geht was vor. Los, alle Mann Rinder! Keiner da? Aber ich habe doch deutlich gehört, dass hier Ja gerufen wurde. War vielleicht ein Esel, Herr Wachtmeister. Zunächst merkte man gar nichts. Selbst die Polizisten wunderten sich nicht über die Straßenjungen, die noch nach Mitternacht auf den Gehwegen Handstand übten und Rad schlugen oder mit der flachen Hand an Plakatsäulen, Blechschilder und Hauswände klatschten. Nur die Droschkenkutscher und ihre Pferde ärgerten sich. Sie standen da an ihren Halteposten und schliefen und patsch klatschte sein Bengel dem Pferd mit der Hand auf den Hals oder aufs Hinterteil. Verfluchter Bengel! Es war schon 3 Uhr morgens, als Kai nach Hause kam. Auf 10 Spitzen schlich er die letzte Treppe zur Dachkammer des alten Hinterhauses hinauf. Kai, bist du's? Ja, schlaf weiter. Kai! Ja? Ich hab grad so was Schönes geträumt. Was denn? von einem Prinzen. Er ist hier hereingekommen und hat gesagt, kleine Erika, du bist so arm, du hast keinen Vater und keine Mutter mehr. Nun darfst du dir was Schönes wünschen. Und, was hast du dir gewünscht? Eine Puppe. So eine mit Augen zum Auf- und Zumachen. Und einem Kleid mit Sternen drauf. Und, was hat er da gesagt? Er hat gesagt, schlaf nur. Und wenn du aufwachst, liegt die Puppe neben dir. Ja, und dann bin ich aufgewacht. Aber da warst ja nur du. Vielleicht bringt er sie ja noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Glaubst du wirklich? Vielleicht. Am anderen Morgen trat ein Herr mit spiegelblankem Zylinder und gelben Handschuhen in das Hotel Imperator ein. In der Brusttasche seines grauen Gehrocks steckte ein orange-rotes Seidentuch. Seine Krawatte und seine Strümpfe waren apfelgrün. In seinen Lackschuhen spiegelte sich die Landschaft. Als der Portier eine Verbeugung machte, nahm er das Monokel aus dem Auge. Joe Allen oder so, Schokoladenfritze aus Amerika hier im Hause, ja? Jawohl, der Herr. Zimmer 12, erster Stock. Meine Karte anmelden, gefälligst. Alexander Kubalski, diplomierter Reklameagent. Sofort, ich eile. Na, aber ein bisschen flott. Herein! Mr. Allen! Sagen Sie mal, wer hat denn sich diesen Scherz mit mir erlaubt? Wie, beliebende Herr? Na, hier die Zeitung, die schwarze Hand auf meiner Morgenzeitung. Die schwarze Hand, ja! Das Gespräch des Tages! Sie ist auf sämtlichen Zeitungen in ganz Berlin. Man spricht von einem Attentat der Zeitungsjungen. So, schwarze Hand. Sehr gut. Mr. Allen, Besuch für Sie, seine Karte. Er wartet im Foyer. Nein, da ist er schon. Herein! Tach! Ich empfehle mich. Bitte Platz zu nehmen, Herr Kubalski. Das Neueste gehört, Mr. Van Brahms. Ganze Stadt murmelt von schwarzen Händen. Schaufenster, Hängewände, Gehsteige, Plakatsäulen, Reklameschilder, alles voll. Ist doch kolossale Schweinerei. Was sagen Sie denn dazu? Nummer 2. Wie? Verstehe nicht. Fehlen noch 3. Ich habe nämlich gewettet mit einem Straßenjungen. Wegen der schwarzen Hände? Die stammen von ihm. Sie sind seine Reklame. Originell. Finde ich auch. Der Junge kann es noch zu etwas bringen. Ja, sicher. Wird hervorragender Anstreicher werden. Oder Reklamekönig. Reklamekönig. Herr Famosowitz. Es ist mein Ernst. Ich werde zwischen ihm und Ihnen einen Wettbewerb veranstalten. Wie? Na, erlauben Sie, Mr. Van Brahms, das wäre sozusagen also eine Beleidigung. Also eine Beleidigung? Wieso? Also, Wettbewerb mit einem Straßenbengel, ich? Okay. Ich habe noch 442 Angebote von Reklameagenten da. Naja, aber doch, natürlich, selbstverständlich. Ganz im Gegenteil. Well, kommen Sie morgen Nachmittag, 3 Uhr. Ich werde dann die Aufgaben stellen. Portier, was ich noch sagen wollte. Erinnern Sie sich vielleicht an einen Gassenjungen, der gestern hier war? Ja. Natürlich! Der ist ja von hinten auf das Auto gesprungen. Das sieht ihm ähnlich. Morgen Nachmittag um 3 Uhr kommt der Bengel wieder her. Empfehle Ihnen, sich inzwischen den Steckbrief an der Plakatsäule vorm Hotel anzusehen. Da steht 3.000 Mark Belohnung demjenigen, der der Polizei die Person namhaft machen kann, die in der vergangenen Nacht die Gehsteige, Schaufenster, Häuserwände, Droschkenpferde und so weiter besudelt hat. Die Polizeidirektion von Pfefferstecher. Er ist nämlich die Person. Man braucht nur noch auf eine Polizeistation zu gehen. Naja, ich will nichts weiter gesagt haben. Moin! Emil, setz dir meine Mütze auf. Ich muss mal weg. Der Schokoladenkönig machte einen Spaziergang und staunte. Bis zur nächsten Straßenecke zählte er 11 schwarze Hände. Aber dann kam eine Plakatsäule und daran waren 30 oder 40 schwarze Hände und ebenso viele Personen standen drumrum, denn der Spitzel Fliegenpfiff untersuchte gerade mit Hilfe eines Vergrößerungsglases die Fingerabdrücke. Ich sehe es genau. Das sind Hände von Jungen. Nummer 3. Hey, Kutscher! Zum Zentralpark! Hier kommen aber das Pferd! Lauter schwarze Hände! Nummer 4. Mitten auf dem Bauch! Ei, so Frechheit! Gottlieb, der Dicke mit der schwarzen Hand, das ist ein Ding. Und es denkt mal wahr, mal was. Ja, verloren. Sprichst du mit dem Papierkorb? Hä? Na, fang schon. Ups. Sehr komisch. Wo ist denn der Bengel nun hin? Ist ja nur zusammengedrücktes Papier. Aber hier steht was. Rechnung für den Schokoladenkönig von der großen Klapperschlange. 5 begegnet, wovon wir geredet haben, macht zusammen 1.000 Dollar. Sie brauchen bloß hinschreiben, wann ich kommen kann, ungefähr, und die Dollar mir abholen. Und dann können Sie es wegschmeißen. Und der Junge, welches mein Mitglied ist, hebt's auf. Na dann. Sehr geehrte große Klapperschlange, ich erkenne die Rechnung an und bitte, mich morgen Nachmittag um 3 im Hotel Imperator zu besuchen. Hochachtungsvoll, der Schokoladenkönig. Hallo, Taxi, Hotel Imperator. Als Kai Punkt 3 Uhr die Stufen zum Hotel hinaufging, packten ihn die Kriminalbeamten Schleicher und Krummblick mit ihren klobigen Fäusten. Aber er rutschte ihnen hindurch. Zum Glück kam gerade der Fahrstuhl unten an. Kai gab dem Fahrstuhljungen in seiner blauen Uniform einen Schubs, sodass dieser wieder in den Fahrstuhl zurückhopste, sprang nach und warf das Gitter zu. Bombenelement, mein Daumen! Hab ihn schon! So, nun kommt keiner mehr rein und keiner mehr raus. Und jetzt? Ich gehe jetzt rauf und lass den Fahrstuhl wieder runter. Dann können die Herren den Burschen hier ja unten abpassen. Verstanden! Mein Daumen! Achtung, er kommt! Na, da komme ich ja gerade richtig. Haben wir das Bürschchen? Dann fahr mich mal in den ersten Stock, mein Junge. Ah, die eine Partei wäre zur Stelle. Nun müssen wir noch auf den Jungen warten. Ich fürchte, das wird zu lange dauern. Nö, ich bin schon da. Nanu? Wie kommst du zu der Uniform? Der Fahrstuhljunge hat sie mir geborgt. Der ist wohl auch Mitglied der Schwarzen Hand? Kann sein. Wie viel verdienen Sie im Jahr, Herr Kowalski? 30.000 Mark. Als Reklamekönig der Firma Joe Allen Van Brahms würden Sie im Monat 300.000 Mark verdienen. Na schön. Meine Herren? Ich auch. Meine Herren? Ich besitze in dem amerikanischen Bundesstaat Virginia eine eigene Stadt, die Van Brahms City. Sie liegt an einem Fluss, dem Van Brahms River, und besteht aus lauter Schokoladenfabriken. Diese Fabriken erzeugen täglich 10 Millionen Tafeln Schokolade. Bis die alle aufgegessen sind. Verkauft sind, musst du sagen. Verkauft sind. Und darum bin ich nach Europa gekommen. Ich will meine Schokolade in Europa einführen. In jeder Großstadt 2 besondere Marken. Ich brauche eine riesenhafte Reklame. Deshalb werde ich für jede Großstadt einen Reklamekönig ernennen. Ja, natürlich, ja, ja. Ja, hervorragend. Ich werde jetzt einen Reklamewettbewerb zwischen Ihnen beiden um den Posten des Reklamekönigs für diese Stadt veranstalten. Dazu stelle ich folgende Aufgabe. Wer in 2 Tagen zuerst 150 Punkte bekommt, jeder macht für seine Marke Werbung so viel er kann. Ich gehe in der Stadt umher und zähle genau, wie oft ich den Reklamen begegne. Unter den 150 Punkten muss aber mindestens eine Reklame vorkommen, die ich noch nie gesehen habe. Kleinigkeit. Die beiden Schokoladenmarken, die ich hier einführen will, heißen Tat und Tut. Bitte wählen Sie. Tat. Tat. Tut. Tut. Well, merken Sie sich bitte, meine Herren, dass ich unter keinen Umständen auch nur einen einzigen Punkt oder um eine einzige Minute von meinen Bedingungen abweichen werde. Der Wettbewerb beginnt jetzt, 4 Uhr, und ist übermorgen Nachmittag, Punkt 4 Uhr auf die Sekunde zu Ende. Um 4.30 Uhr übermorgen Nachmittag reise ich ab. Auch dann, wenn keiner von Ihnen bis dahin meine Bedingungen erfüllt hat. In diesem Fall werde ich einen Reklamekönig aus Amerika darüber schicken. Meine Herren, es ist jetzt 4:02. In 2 Minuten beginnt der Wettbewerb. So, Kleinigkeit. Zeitvergleich, 4 Uhr. Ich empfehle dich. Ein Punkt für Tut. Wie? Auf Ihrem Kopf, an Ihrem Zylinder der Zettel. Mit Tut. Ein Punkt für Tut. Ja. Worauf wartest du noch? Auf mein Geld. Ach so, die 1000 Dollar für die Wette. Ja, warte. An die Industriebank. Dem Überbringer der Anweisung sind sofort 1000 Dollar zu zahlen. Gezeichnet Joe Allen van Brahms. Danke. Vor der Tür von Zimmer 12 erwartete ihn der Fahrstuhljunge, mit dem Kai im Fahrstuhl die Kleider getauscht hatte, während der Portier die Treppe raufgerannt war. Er war inzwischen von der Polizei entlassen worden, nachdem sich herausgestellt hatte, dass er nicht der Richtige war. Hier hast du deine Uniform wieder. Und bei der nächsten Versammlung wirst du die Auszeichnung für hervorragende Verdienste bekommen. Da, deine Hose! Schnell, wir sind unten! Diesmal legt er uns nicht rein. Komm schön mit, mein Fahrstuhlführer. Kai ging zur Industriebank und nahm die 1000 Dollar in Empfang. Dann fuhr er mit dem Omnibus in die Kantstraße. Als der Schaffner kam, bezahlte er seinen Fahrschein und fühlte sich ganz vornehm wie Erikas Prinz. Vor dem Café Mohrenkopf wartete Herkules schon seit einer geschlagenen Stunde auf ihn. Er war zwar 2 Jahre älter als Kai und einen Kopf größer, aber er wartete geduldig. Die große Klapperschlange grüßt dich. Du kommst aber spät. Komm mal um die Ecke. Was ist denn? Hier, nimm das. Was ist denn das? Das sind 999 Dollar. Dollar? 999? Ja, in deutschem Geld 4.195 Mark und 80 Pfennig. Was soll ich denn damit? Du sorgst dafür, dass das Geld noch heute an unsere Leute verteilt wird. Jeder einen Dollar. Das sind 4 Mark 20. Meinen Dollar habe ich schon. Der Rest bleibt in der Kasse. Betriebskapital. Jawohl. Sind die Spione unterwegs? Unterwegs, jawohl. Atschö. Tschö. In der Kurfürstenstraße im Spielwarengeschäft von Amelang lagen die Herrlichkeiten der Welt im Schaufenster. Brummkreisel, Flitzbogen, Holländerwagen, Gummibälle, Teddybären, Schwimmtiere und Puppen. Puppen waren mindestens 20 da. Jede lag in einer besonderen Schachtel und streckte die dicken rosaroten Ärmchen entgegen. Kai ballte in der Hosentasche die Faust um seine 4,20 Mark und besah sich alle. Du möchtest wohl was abholen, Kleiner? Ja, eine Puppe. Und für wen? Für Erika. Für Erika? Was denn für eine Erika? Für meine Erika. Du willst eine Puppe kaufen? Ja, die dort aus dem Schaufenster. 25 Mark. Nein. Ich möchte eine Puppe, die nicht mehr als 4 Mark kostet. Ach so. Na dann guck mal hier in diesen Korb. Die kosten alle 3,50 Mark. Die hier, mit dem blauen Kleid mit Sternen. Bitteschön. Kai, Kai, wach auf! Kai, sieh mal, der Prinz ist da gewesen! Wer? Der Prinz! Und ich hab's gar nicht gemerkt. Sieh doch mal, er hat die Puppe gebracht. Hab ich dir doch gleich gesagt. Liebe Puppe, meine schöne Puppe. Spion bringt Nachricht. Mit einem Hui war Kai auf der Straße. Auf einem Tritt saß der Spion. Sie taten, als sähen sie sich zum ersten Mal, fingen an, den Rinnstein hinab Murmeln zu spielen. Und während sie sich bückten und anscheinend über dem Spiel zufällig die Köpfe zusammensteckten, erstattete der Spion Bericht. Kubalski ist mit noch Ehen mit dem Auto von einer Plakatzelle zur anderen gefahren und hat die alle mit einem Metermaß ausgemessen. Nee, das ist mein Bucker. Von wegen, da fehlen noch zwei Kleine. Hat er 10.000 Plakate bestellt. Wo? Druckerei Hochglanz, Luxemburger. Gib den her! Das könnt ihr so passen. Was steht auf dem Plakat? Tat, die beste Schokolade der Welt. Sonst nix? Nee, kennst du den da drüben? So, jetzt hast du verloren. Der neben der Laterne? Der geht schon die ganze Zeit rüber. Kenn ich, Fliegenköpfenspitze. Mensch, dann spiel mal mit dir alleine. Muss mal dringend telefonieren. Tschö. Tschö. Tach. Darf ich mal telefonieren? Ja, kannst du das denn schon? Och, wenn der Telefon nicht kaputt ist. Na, dann komm mal hier ins Lager. Weißt du denn die Nummer? Nee, muss ich erst im Telefonbuch nachsehen. Ih, lauter Fettflecken hier. Bitte Amt Norden, 7442. Hallo? Firma Hochglanz dort? Hier Kubalski. Kuh wie Kuh. Ball wie Ball, Ski wie Schneeschuh. Ich habe 10.000 Plakate bei Ihnen bestellt und da ist ein Fehler drin. Ja, statt A muss es U heißen. Wie? Schon gedruckt? Dann müssen Sie neue drucken. Tut, hören Sie? Wie? Schon unterwegs? Wissen Sie was? Drucken Sie schnell 10.000 U und lassen Sie die U auf den Plakaten über die A kleben. Morgen Fliegenpfiff. Na, was pfeifen die Fliegen heute? An allen Plakatsäulen klebten große, rosarote Plakate. Tat, die beste Schokolade der Welt. Um 12 Uhr ertönten drei Böllerschüsse. Dann stiegen 30 große Fesselballons auf, die Herr Kubalski gemietet hatte. Ah, das habe ich doch schon 100 Mal gesehen. Die Fesselballons warfen Haufen Zettel ab, auf denen stand, dass Tat die beste Schokolade sei. Aber niemand konnte sie lesen, weil die Straßenjungen blitzartig die Zettel aufsammelten. Als die Ballons landeten, war nirgends ein grüner Zettel mehr zu sehen. Das ist Diebstahl! Verfolgen! Festnehmen! Na, wartet. Wenn erst meine laufenden Schokoladentafeln durch Berlin gehen, das muss ich hier erzählen. Taxi! Heil hier Jeißenstraße, aber ein bisschen flott. Alexander! Lydia, meine Liebe! Lasst uns einen kleinen Spaziergang machen. Wie reizend von dir, lieber Alexander. Wir wollen in den Park gehen, liebe Lydia. Wie schön, lieber Alexander. Siehst du die Plakatsäule dort, liebe Lydia? Ich sehe Sie, lieber Alexander. Na, fällt dir denn gar nichts auf, liebe Lydia? T-A-T. Die beste Schoko... Oh, sehr gut, lieber Alexander. Rate mal, wie viel Gehalt der Reklameonkel aus Amerika zahlen wird. 4.000? 5.000? Fallisch, fallisch. 6? 3. Oh. Millionen. Monatlich. Dollar. Ich muss mich setzen. Wie kann ich das? 3 Millionen Dollar monatlich. Mindestens. Wohin sollen wir nur mit dem vielen Geld? Also, zuerst werden wir unsere Hochzeitsreise 3-mal um die Welt machen. Oben, in der Mitte und unten. Alexander, nein! Und dann lassen wir uns eine Villa aus Marmor bauen. Alle Zimmer mit Seide tapeziert, Perserteppiche und einen eigenen Zeppelin. Alexander, bekomme ich auch das karierte Kostüm bei Tietzheim? Ein Kostüm? Wir nehmen jeden Morgen neue Kleider. Und die vom Vortag, die werfen wir weg. Alexander, lass uns schon mal die Schaufenster ansehen, ja? Oh, komm bitte. Ich komme, liebe Lydia. Tut. Was soll denn das? Sollt ihr wohl machen, dass ihr weg... Lydia, deine Bluse. Alexander, dein Gehrock. Ein großes weißes T auf deiner schönen grünen Bluse. Ein UT auf deinem taubengrauen Gehrock. Alexander. Die Parkbank. Weiße Farbe auf weißer Bank. Die schwarze Hand. Hallo, Herr Kowalski. Na, so eine Reklame habe ich wirklich noch nicht gesehen. Was sagen Sie dazu? Ich werde Anzeige wegen Beschädigung fremden Eigentums erstatten. Aber nein. Mit Vergnügen will ich die Bluse der Dame und ihren Gehrock ersetzen. reichen 100 Dollar? Das Kostüm. Danke sehr. Übrigens, Sie sollten nun auch langsam was unternehmen, Herr Kowalski. Ich habe für Tut schon 14 Punkte notiert und für Tat nicht einen einzigen. Oh. Na, dann kommen Sie doch mal bitte mit zu der Säule da, ja? Da steht doch eindeutig... Wie das ist. Lauter neue... Die schwarze Hand trat gegen Abend in den Wettkampf ein. Ein paar Jungen, die Kohlen schaufeln sollten, legten die Kohlen nebeneinander den Gehsteig entlang. Außerordentlich, künstlerisch. Immer als T und U und T. Die nach Hause eilenden Leute konnten es alle lesen. Am Alexanderplatz war aus 3 Bohnenstangen ein Stativ errichtet, darauf ein altes Ofenrohr, angeblich ein Fernrohr. Weil es nichts kostete, sahen viele Leute hindurch, um einen angeblich neuen Stern zu sehen. Aber in dem Rohr war ein Stück Glas eingeklemmt. Darauf stand: Tut ist der neue Stern. Die Leute lachten, die Polizei schimpfte. Plötzlich rief jemand: Taschendiebe! Alle fassten in ihre Taschen, aber da war jetzt mehr drin als vorher, nämlich ein kleiner Zettel, auf dem Tut stand. Tut, die feinste Schokolade der Neuzeit. Fabelhaft! Einen Punkt für das Fernrohr, einer für die Zettel. Was steht hier in meinem Notizbuch? Tut ist die allerfeinste Schokolade. Diese Bengels, also 3 Punkte. Du, was fehlt dir denn, mein Kleiner? Tut, tut, Der arme Junge, er stottert. Wie heißt du denn? Tut ja nichts. Was soll denn das heißen, Tut? Tut ist die feinste Schokolade der Welt. Na warte, dir werde ich zeigen. Das bringt Punkte. Oh Mann. Mr. Joe Allen musste wieder und wieder das Notizbuch herausnehmen. Auch noch, als er am Kammerlichtspielpalast vorbeikam. Dort war gerade die Aufführung des Dramas »Skalpiert und lebendig begraben« zu Ende und die Zuschauer strömten heraus. Und mindestens jeder hatte an seinem Hinterteil einen Zettel kleben. »Tut die beste Schokolade der Gegenwart«. Die Zettel waren mit Leim bestrichen und heimlich im Dunkeln auf die Stühle gelegt worden. Wie sie alle schimpften und lachten. Und Mr. Joe Allen schrieb. Am nächsten Morgen bekamen unzählige Personen in der Stadt Briefe von der Schwarzen Hand. Unfrankiert. Der Schokoladenkönig empfing allein 43 Stück. In den Briefen stand, seien Sie so gut und essen Sie mal Tut. Das Strafporto war eine Frechheit. Aber noch viel schlimmer war das mit den Telefonen. Kennen Sie Tut? Nein, zum Donnerwetter! Haben Sie schon mal Tut probiert? Fällt mir ja nicht ein. Dann können Sie mir leid tun. Ja, bitte, Joellen van Brahms? Haben Sie schon mal Tut gegessen? Ja, massenhaft. Wieder ein Punkt. In der Nacht waren von den Jungen fast alle Plakate auf den Plakatsäulen überklebt worden. Jetzt stand da, Tut das Beste für die Zähne. Tut kauft jederzeit zu höchsten Preisen August Stimpfig. Oder Tat breitet sich nicht aus, hast du Tut im Haus. Auf den Gehsteigen rannten die Straßenjungen mit Extrablättern und brüllten die Überschriften in alle Ecken. Aber das war die letzte Reklame. Denn am Mittag kamen große Plakate aus der Staatsdruckerei und wurden überall von Polizisten angeklebt. Darauf stand Bekanntmachung. Jede Reklame wird hiermit verboten. Wer es dennoch tut, wird eingesperrt. Rassler von Quasselstadt. Kommandant, oh Gott, das ist ja entsetzlich. Gerade eben werden meine riesen Schokoladentafeln aus bestem Holz durch die Stadt getragen. Meine Traumreklameidee, meine laufenden Holztafeln, Marke Tat und Leid. Die riesen Schokoladentafeln Marke Tat wurden nun beschlagnahmt. Die Polizisten fragten nach dem Auftraggeber. Ein gewisser Herr Kubalski. Nun suchten Kriminalkommissare den gewissen Herrn Kubalski. Der hatte sich inzwischen eine blaue Brille gekauft und einen großen Mantel und ließ sich beim Friseur einen falschen Bart ankleben. Nun kannte er sich selbst nicht wieder. Guten Tag, Herr Kubalski. Langsam, langsam. Du? Hast du mich denn erkannt? Ja, und der Herr da drüben auch. Welcher Herr? Der in dem Konfitürengeschäft mit der Sportmütze. Wer ist denn das? Fliegenpfiff, der Spitzel. Und jetzt? Vorwärts, jetzt heißt es laufen, dass die Socken fallen. Und der Spitzel? Der Fliegenpfiff? Um den kümmern sich meine Freunde mit den Schleudergabeln. Los, zur S-Bahn. Herr Kubalski staunte. Kai hatte ihn zum alten Bahnhof des Nordens mitgenommen. Hier wimmelte es von Straßenjungen. Ölfarbe, Tinte, Kleister stand in Kübeln in den alten Wartesälen. Pinsel, Stapel von Briefumschlägen, Abfallpapierfetzen. Hier also war die große Reklamezentrale der Schwarzen Hand. Aber die Jungen arbeiteten nicht. Sie machten ziemlich ratlose Gesichter. Sie dachten an die Bekanntmachung des Stadtkommandanten Rassler von Quassel. Wer es dennoch tut, wird eingesperrt. Was nu? Was sollen wir denn jetzt machen? Nüscht. Packt zusammen und geht nach Hause. Kommen Sie. Ja, wohin denn, bitteschön, ja? Hier, die Holztreppe runter. Es ist ja etwas dunkel hier. Und dieser Geruch. Legen Sie mir die Hand auf die Schulter und gehen Sie nur immer hinter mir her. Ja, ja, wenn du meinst. Oh, oh. Halt! Jetzt müssen wir kriechen. Was? Kriechen? Es ist zwar dreckig hier, es macht nichts. Ja, ich weiß es nicht. Schneller. Ist immer noch besser als im Gefängnis, was? Aber was ist das hier? Kaltes? Rundes? Leitungsrohre. Leitungsrohre? So, da wären wir. Was ist denn da oben am Ende der Leiter für ein Gitter? Ist das hier ein unterirdisches Verlies? Das ist ein Gulli. Jetzt müssen wir zusammen den Deckel hochheben. Der ist kolossal schwer. Ah. Na dann. Oh. Oh. Oh. Oh. Nochmal. Oh. Oh. Achtung. Ja, okay. Was war denn das? Ein Auto, los, weiter. Ja. Wo sind wir denn hier? Am neuen Bahnhof des Nordens. Schneller. Ja, und jetzt? Haben Sie Geld? Ja. In 10 Minuten fährt der Orient-Express. Lösen Sie eine Fahrkarte nach Konstantinopel. Konstantin was? Da kennt Sie keiner. Vielleicht werden Sie da Reklamekönig. Ja, tschö. Ja, tschö. Mensch, 20 Minuten vor 4. Als es noch 10 Minuten vor 4 war, stand auf Zimmer 12 im Hotel Imperator Mr. Joe Allen vor seinem Koffer. Der war fix und fertig gepackt. Nur die Hausschuhe mussten noch hinein. Dann musste er sich nur noch seine Stiefel bringen lassen. Ja, rein. Schönen Tag. Ach, Kai. So. Na, 3 Punkte fehlen noch. Macht nichts. Hier, Ihre Stiefel, Nummer 1. Ah, danke. Na, wo steckt der Punkt? Auf den Stiefelsohlen. Das hättest du auch vorher sagen können. Jetzt kann ich die wieder ausziehen. Ach, hier, richtig. Tut auf der Sohle. Liftboy? Ja, Sir? Der Koffer muss sofort zur Bahn. Warte, ich helfe dir. Hier, Ihr Mantel und Ihr Zylinder. Danke sehr. Tja, mein Junge, nun muss ich gehen. Es tut mir leid, aber ich muss auf meiner Bedingung bestehen. Bis zum letzten Punkt und zur letzten Stunde. Natürlich müssen Sie. Ich komme mit. Mr. Joe Allen setzte den Zylinder auf. Sie fuhren zusammen im Fahrstuhl hinunter. Unten in der Hotelhalle sah Kai auf die Wanduhr. Noch eine Minute. Das Personal stand Spalier und jeder bekam 10 Mark Trinkgeld von Mr. Joe Allen. Dem Geschäftsführer aber gab er die Hand und hob den Zylinder. Dabei fiel sein Blick ins Innere des Zylinders. Tut stand darin. Er lächelte, zog rasch die Taschenuhr hervor, knipste den Deckel auf. Es war Punkt 4 Uhr und auf dem Glas der Uhr stand Tut mit Tinte. Ich gratuliere, Reklamekönig. Dies alles geschah vor vielen Jahren. Heute ist der kleine Kai ein großer Kai geworden. Wenn man ihm die Hand gibt, braucht man keine Angst mehr zu haben, dass sie schwarz wird. In seinem schönen Haus kann man sich ruhig auf jeden Stuhl niederlassen, ohne fürchten zu müssen, dass man mit einer Reklame auf der Kehrseite wieder aufsteht. Kai ist ein wahrer Reklamekönig geworden, wenn auch mit anderen Mitteln als zu der Zeit des Herrn Kubalski. Er hat viel arbeiten und lernen müssen. Aber dafür leitet er heute eine große Reklamefabrik, in der unzählige Menschen beschäftigt sind. Geht man mit ihm durch alle die vielen Säle und Räume, so bemerkt man, wie er bald diesem, bald jenem von den Ingenieuren und Malern zunickt. Und fragt man ihn, wer das ist, so erfährt man die sonderbarsten Namen. einer heißt Herkules, einer schleichender Plattfuß und so fort. Gegenüber von der Fabrik aber steht ein Landhaus. Hier wohnt Erika mit ihrem Prinzen. Ein richtiger Prinz ist es zwar nicht, sondern Kais bester Freund und Mitarbeiter. Erika indes behauptet fest, es sei ihr Prinz. Und wenn sie es sagt, wird sie wohl recht haben. Mr. Joe Allen aber hat gerade in diesen Tagen seine neueste Schokoladenmarke getauft. Sie hat einen Riesenerfolg errungen. Ganz Amerika ist sie. Und sie heißt die Schwarze Hand. Das war Kai aus der Kiste von Karin Lorenz nach dem gleichnamigen Buch von Wolf Durian. Die Geschichte gibt es auf CD vom Patmos Verlag und als Taschenbuch bei DTV. Und falls ihr jetzt noch den Duft von Schokolade in der Nase habt, dann können wir euch noch eine Schnüffelgeschichte bieten. Und der Autor, der stellt sich selbst vor. Knister? Meine erste Erfindung. Oder das Döner-Duftdosendeckeldrama. Ich bin von Beruf Geschichtenerfinder. Man könnte auch sagen, ich bin Autor oder Schriftsteller. Aber ich finde, das klingt langweilig. Und wer will schon einen langweiligen Beruf haben, wenn man sagen kann, ich bin Testpilot oder Fernsehmoderator? Das klingt wenigstens nach etwas. Aber Autor? Es hört sich ja schlimmer an, als wenn man sagen würde, ich bin Hersteller von Babyschnullern. Damit könnte man höchstens die Augen von Säuglingen zum Leuchten bringen. Ich nenne mich also Erfinder. Vielleicht kennen ja einige von euch bereits Erfindungen von mir. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden. Meine Erfindungen mache ich unter einem Pseudonym. So nennt man das, wenn ein Schriftsteller seine Geschichten unter einem anderen Namen veröffentlicht. Ich tue das aus gutem Grund, denn mein richtiger Name hat mir beim Erfinden kein Glück gebracht. Ich heiße Ludger. Ludger Jochmann. Bei meiner ersten Erfindung war ich noch ein Kind. Mühsam hatte ich meine erste Geschichte aufgeschrieben und an einen Buchverlag geschickt. Nicht einmal Antwort habe ich bekommen. Langweiliger Name eben. Ich erinnere mich, was ich dem lieben Gott damals versprochen habe. Wenn du mir hilfst, dass meine Geschichte gedruckt wird, verspreche ich dir, mindestens einem Dutzend alter Damen über die Straße zu helfen. Aber die Geschichte wurde trotzdem nicht gedruckt. Zumindest bis heute nicht. Obwohl seit damals 41 Jahre vergangen sind, habe ich es nicht geschafft, mehr als 3 Omas über die Straße zu führen. 41 Jahre geteilt durch 3 Omas macht 17. Man braucht also ungefähr 17 Jahre, um einer Oma über die Straße zu helfen. Mehr Omas schafft man einfach nicht, denn entweder sie wehren sich dagegen und rufen nach der Polizei oder sie schlagen einen mit Schirmen und beschimpfen einen übel, nur weil man sie einfach schnappt und ihnen über die Straße helfen will. Ich müsste also mindestens 153 Jahre alt werden, damit die Geschichte aus meinen Kindertagen mit Gottes Hilfe doch noch gedruckt werden könnte. Da ist es doch einfacher, mit einem anderen Namen sein Erfinderglück zu suchen. Also probiere ich das aus. Schlaue Rechner haben sicher herausbekommen, wenn ich noch 153 Jahre warten muss, bis meine Geschichte unter meinem richtigen Namen gedruckt wird, bin ich im Moment 51 Jahre alt. Das stimmt und ist richtig gerechnet. 51 Jahre minus 3 Omas macht 10. Als ich damals meine erste Erfindung gemacht habe, war ich 10 Jahre alt. Hier ist also meine Geschichte, nur für euch. Das Döner-Duftdosen-Deckeldrama. Nasi Goreng war der beste Riecher weit und breit. Er war stolzer Träger des schwarzen Schnüffelgürtels. Nur wenige konnten es im Riechen mit ihm aufnehmen. Wie in jedem Jahr wurden auch in diesem Herbst die offenen Riechmeisterschaften ausgetragen. Bei den vergangenen Meisterschaften war Nasi Goreng Meister im Sockenschnüffeln geworden. In diesem Jahr wollte er das Um-die-Ecke-Riechen gewinnen. Dazu musste er aber zuerst Jan van Stinkniet bezwingen. Der hatte Nasi Goreng im Vorjahr den Sieg buchstäblich vor der Nase weggeschnappt. Das sollte Nasi Goreng in diesem Jahr nicht noch einmal passieren. Das ganze Jahr hatte er hart dafür trainiert. Heute war der große Tag des Wettkampfes. Der Marktplatz war mit bunten Taschentüchern geflaggt. Die Kandidaten standen mit verbundenen Augen auf dem Marktplatz bereit. Sie mussten riechen, hinter welcher Ecke der umstehenden Häuser der Wettkampfleiter den Deckel von einem kleinen, leeren Marmeladenglas schraubte, das genau 2 Sekunden lang unverschlossen neben einem Dönerspieß gestanden hatte. Im ersten Durchgang lüftete der Wettkampfleiter den Döner-Duftdosendeckel hinter einer Bäckerei. Die meisten Kandidaten schafften es nicht, um die Bäckerei herumzuriechen. Wahrscheinlich lenkte der Duft der frischen Brote sie zu sehr ab. So waren es im zweiten Durchgang schon weniger Teilnehmer. Diesmal schraubte der Wettkampfleiter den Döner-Duftdosendeckel eine Straße weiter auf. Er stand dabei hinter einem riesigen Misthaufen. Und jetzt zeigte sich, wer eine wirklich feine Nase hatte. Ausschließlich 4 Leistungsriecher waren in der Lage, den Dönerduft hinter dem Gestank des Misthaufens zu erschnüffeln. Nasi Goreng und Jan van Stinkniet waren die ersten, die es um 3 Hausecken herum riechen konnten. Wahrlich eine Meisterleistung. Am nächsten Morgen sollte im dritten Durchgang die Entscheidung fallen. In dieser Endrunde waren Nasi Goreng und die bekannte Rosemarie Riechmadran aus Thüringen. Sie war Gewinnerin der Goldmedaille im Marathon Bratwurstschnüffeln. Nasenseppel aus Oberpfaffenhofen, der mit seiner Riesennase beim Schneuzen mehr Lärm machte als ein Düsenjäger. Außerdem Jan van Stinkniet aus Belgien, Vorjahressieger im Um-die-Ecke-Riechen und Weltmeister im Käse-Weit-Riechen. Am Vorabend der großen Entscheidung geschah dann aber etwas Schreckliches. Wie aus heiterem Himmel bekam Nasi Goreng einen Schnupfen. Mit einem Schnupfen hatte er natürlich keine Chance zu gewinnen. Verzweifelt versuchte er mit Medizin und allen Hausmittelchen, die er kannte, den Schnupfen zu vertreiben. Aber es war aussichtslos. Die Nase war dicht. Traurig hockte Nasi Goreng auf der Bettkante. Monatelanges Trainingsriechen war vergebens gewesen. Nicht einmal bei bitterkaltem Frost hatte er sich gescheut, seine Nase in den Wind zu halten. Und nun dies. Am nächsten Morgen kaufte Nasi Goreng eine Familienpackung Taschentücher und machte sich niedergeschlagen auf den Weg zum Marktplatz. Er wollte doch wenigstens erleben, wer der diesjährige Sieger im Um-die-Ecke-Riechen wurde. Schon unterwegs begegnete er seinem schärfsten Konkurrenten, Jan van Stinkniet. Aber was war das? Jan van Stinkniet hatte eine dicke Windel um seine Nase gewickelt. So sehr wurde er vom Schnupfen geplagt. Auch den anderen erging es nicht besser. Rosemarie Riechmadrans Nase leuchtete wie eine Verkehrsampel, die rot signalisierte. Und Nasenseppels Riesennase war geschwollen wie eine Runkelrübe. Es war unglaublich. Selbst der Wettkampfleiter war verschnupft. Und so musste die Meisterschaft im Um-die-Ecke-Riechen in diesem Jahr leider ausfallen. Man versprach, sich im nächsten Jahr wieder zu treffen, tauschte noch ein paar Taschentücher aus. Und dann gingen alle heim ins Bett, um sich vom Schnupfen zu kurieren. Das war meine erste Erfindung. Und sie hat 41 Jahre in meiner Schublade gelegen. Ist das nicht schade? Und unter welchem Namen darf sie nun endlich hier erscheinen? Natürlich unter dem Namen, unter dem ich auch alle anderen meiner Geschichten und Bücher schreibe. Der Name ist ganz einfach und überhaupt nicht langweilig. Knister. Das war eine Geschichte von Knister alias Ludger Jochmann, vorgelesen von Ulrich Nöten. Das nächste Hörspiel haben wir dann schon am 6. April für euch am Karfreitag. Da geht es um Sonja, ein Mädchen, an dem 2 Dinge ganz besonders sind. Es kann sich wunderschöne Geschichten ausdenken und es ist taubstumm. Mehr dazu in 5 Tagen beim Kakadu um 13:30. Jetzt geht es hier gleich weiter mit der Sendung Musiksalon. Beim Kakadu-Infotag morgen haben wir unter anderem wieder Kindernachrichten für euch. Bis dahin macht's gut, euer Christian.